Alles klar, Schatz, der Track ist für dich. Ein Jahr zusammen und das ist das Gedicht. Du bist alles, was ich brauch, du bist alles, was ich will. Die Sonne löst den Rauch und die Sorgen ziehen dahin. Du bist wie ein Traum für mich, schenk mir einen Augenblick, verwirklich einen Traum für dich, denn was anderes brauch ich nicht. Bin ich mal im Dunkeln, dann machst du für mich Licht. Du hilfst mir immer raus, woran immer ich zerbrich. Egal was passiert, ich bin immer da. Bist du schlecht drauf, nehm ich dich in den Arm. Jetzt sind wir verlobt und das soll auch so bleiben. Ich will nie mehr einen Trauersong schreiben. Ich leg mich zu dir hin, hör das Klopfen von deinem Herz. Das zaubert mir ein Lächeln und nimmt mir all den Schmerz. Glaub mir, Schatz, es gibt wie immer nur uns zwei. Und erst wenn wir sterben, es ist dann vorbei. Ein Jahr zusammen und nicht mehr auseinander. Ich hab's gefühlt, wir sind bestimmt füreinander. Nichts wirft uns um, wir gehören zusammen. Und leben einfach weiter bis unsere letzten Jahren. Ich kann es fühlen, die Liebe in mir drin. Denn nur mit dir macht der Scheiß hier einen Sinn. Gehst du ins Bett, leg ich mich zu dir hin. Nehm dich in den Arm, denn ich geb mich für dich hin. Ich träume von dir an jedem Ort. Und wache ich auf, setzt der Traum sich fort. Bist du nicht da, geht's mir nicht gut. Dann schreib ich ne Line und wein Tränen aus Blut. Manchmal ist Eifersucht alles in mir, weil ich einfach Angst hab, dich zu verlieren. Manchmal erzähl ich mir Geschichten von dir, damit's mir besser geht, denn du bist grad nicht hier. Ich bleibe bei dir, da kann kommen wer will, weil ich ohne dich einfach niemand mehr bin. Ich liebe dich, Schatz, und ich bleib nur bei dir. Ich geb dich nicht mehr her, du gehörst für immer mir. Alles, was ich mach, ja, das tu ich für dich. Dann ist es mal dunkel, bist du mein Licht. Ist mir mal kalt, dann wärmst du mich auf. Und bin ich mal unten, dann hilfst du mir rauf. Ich danke dir für alles, was du für mich tust. Und bist du bei mir, ja, dann geht es mir gut. Glaub mir, Schatz, es gibt für immer nur uns zwei. Und erst wenn wir sterben, ist es dann vorbei. Ein Jahr zusammen und nicht mehr auseinander. Ich fühle es, wir sind bestimmt füreinander. Nichts wirft uns um, wir gehören zusammen. Und leben einfach weiter bis zu unseren letzten Jahren. Ich kann es fühlen, die Liebe in mir drin. Denn nur mit dir macht der Scheiß hier einen Sinn. Gehst du ins Bett, leg ich mich zu dir hin. Nehm dich in den Arm, denn ich geb mich für dich hin. Ein Jahr zusammen und nicht mehr auseinander. Ich hab's gefühlt, wir sind bestimmt füreinander. Nichts wirft uns um, wir gehören zusammen. Und leben einfach weiter bis unseren letzten Jahren. Ich kann es fühlen, die Liebe in mir drin. Denn nur mit dir macht der Scheiß hier einen Sinn. Gehst du ins Bett, leg ich mich zu dir hin. Nimm dich in den Arm, denn ich geb mich für dich hin.